Vor einigen Jahren wurde ein Säugling auf eine Intensivstation eingeliefert. Der Säugling hatte etwas verabreicht bekommen, was eigentlich völlig normal ist, denn Mohnkuchen oder Mohnbrötchen etwa eben Mohn. Aber diesen Säugling hat dieser Mohn auf die Intensivstation gebracht. Wie das passieren kann, darüber will ich mit unserem Ernährungsexperten Udo Pollmer sprechen. Mahlzeit, Herr Pollmer. Mahlzeit. Wie kam es denn zu diesem Fall mit dem Säugling? Naja, eine Mutter wollte einfach ihren Säugling durchschlafen lassen und dann hatte sie in einem Buch mit Backrezepten ein altes Hausmittel entdeckt, und zwar Milch, in der Speisemohn aufgekocht worden war. Und dieses Getränk, das wirkte, aber es wirkte wesentlich stärker als gedacht. Und als das Kind dann komatös wurde, dann hat die verzweifelte Mutter natürlich den Notarzt gerufen. Und die Ursache war das darin enthaltene Morphium. Der Mohn enthielt durch einen dummen Zufall die wirklich abenteuerliche Dosis von 1000 Milligramm pro Kilo. Und für Erwachsene sind bereits 200 Milligramm tödlich. Aber der Säugling konnte hoffentlich gerettet werden? Meines Wissens ja, weil die natürlich nicht gleich die volle Dosis verabreicht hat, sondern nur ein paar Schluck Milch. Und kann uns das immer wieder passieren, wenn wir jetzt einen normalen Mohnzopf beim Bäcker holen, dass auch da dieser super starke Mohn verarbeitet wurde? Im Normalfall nicht. Das war hier in dem Fall wirklich ein dummer Zufall. Und da muss ein bisschen erklären, was es so an Mohn gibt und wie das gewonnen wird. Denn der Mohn hat zunächst einmal zwei Gesichter. Das eine ist der Schlafmohn und dessen Milchsaft liefert es Opium, wo dann das bekannte Morphium drin ist. Und der illegale Markt dafür, der wird heute praktisch exklusiv und ausnahmslos von Afghanistan beliefert. Und das zweite, das ist dann der Speisemohn, das ist der sogenannte Blaumohn. Und das ist im Prinzip das Gleiche? Ja, das ist im Grunde genau genommen dasselbe. Die Sorten mit wenig Morphium, die dienen zur Gewinnung von Speisemohn, und die anderen Sorten derselben Pflanzenart, die nimmt man zur Herstellung von Arzneimitteln oder als illegale Droge. Und wie ist nun dieses viele Opiat in diese Milch von dem Säugling geraten? Hat da ein Drogenlabor dazwischen gepfuscht? Zunächst einmal, bei einem normalen Speisemohn würde man dann im Grunde sowieso keine Gefahr vermuten. Aber hier in diesem Falle ist Schlafmohn verwendet worden. Allerdings, normalerweise ist der Mohn, die Mohnsaat des Schlafmohns, ebenfalls frei von Morphium. Die kann man im Prinzip verwenden, aber es kann zu einer Kontamination kommen, wenn die Mohnkapseln zum Teil unreif geerntet werden, dann werden die aufgequetscht, um an die Saat zu kommen, und dabei kann natürlich dann dieser Milchsaft aus den Kapseln mit in den Mohn hineingeraten. Und auf diese Weise kam es hier zu der Kontamination, was natürlich auch beim normalen Mohn passieren kann, weil da ist auch ein bisschen was drin, was dann eben in die Saat hineingerät. Und das kann man nicht irgendwie verhindern? Technisch das ist ein bisschen schwierig zu verhindern. Normalerweise passiert da nichts. Und in diesem Fall handelt es sich auch nicht um afghanische Ware, sondern das kam aus Australien. Und das war eigentlich für medizinische Zwecke angebauter Schlafmohn. Und da hat man sich halt bemüht, dann auch noch den Blaumohn zu gewinnen, um den dann verkaufen zu können. Und da ist da wohl so ein Brocken reingefallen. Gibt es da keine Institution, die sich um solche Gefährdungen kümmert und uns vielleicht davor schützt? Natürlich ist es Aufgabe des BfR, des Bundesinstitutes für Risikobewertung. Aber auf der anderen Seite, die können ja schlecht einen Polizisten nach Australien schicken, der dann also guckt, ob da irgendwo ein Krümel in den falschen Hals gerät. Das heißt also, es sind im Grunde Risiken, die in der praktischen Welt halt schwer zu vermeiden sind. Aber einfach aufgrund auch der öffentlichen Sorge um die Gesundheit hat das BfR jetzt einen Grenzwert gemacht, und zwar von 4 Milligramm Morphium oder Morphin pro Kilogramm Speisemohn. Und das hat dann zur Folge, wenn sich irgendwo auf der Welt da mal so ein Klümpchen Rohopium in den Mohn verirrt, dann ist eben der hiesige Großhändler schuld, und die kann man dann bestrafen. Das Problem ist allerdings, dieser Wert ist so niedrig angesetzt, dass er von dem ganz normalen, bisher üblichen Speisemohn regelmäßig überschritten wurde. Und seither bekommen wir nun keinen echten Mohn mehr zu kaufen, sondern nur noch vorbehandelte Ware. Die wird mit heißem Wasser extrahiert, gewaschen, gedämpft und dann getrocknet. Klingt, als würden Sie das bedauern, Herr Pollmer, und diese Maßnahme übertrieben finden. Vor unseren Bäckern stehen ja nicht jeden Morgen verstörte Gestalten, die da auf ihren Stoff warten in Form von Mohnbrötchen. Und auch von Mohnstollen ging also bisher keine Gefahr aus, solange man halt im Haushalt keine Extrakte für Säuglinge gewinnt, um da ein Schlafmittel herzustellen. Und in den Mohnpasten, die Bäcker seit Jahren verwenden, diese fertigen, da war nichts mehr drin gewesen. Und wie ist das eigentlich mit dem, beim Stichwort Mohn fällt es mir ein, mit dem Klatschmohn, der so schön rot auf vielen unserer Felder blüht, ist der am Ende auch gefährlich? Ja, da ist auch was drin, denn dieser Klatschmohn, der wäre natürlich auch für das BFR sicherlich ergiebiger, sich mal darum zu kümmern. Der enthält zwar kein Morphium, das ist ganz klar, aber man hat ihn traditionell als Opiumersatz verwendet. In niedrigen Dosen wirkt er in der Tat schmerzstillend und beruhigend. In höheren Dosen kam es dann auch schon immer wieder zu Vergiftungen. Und bei Kindern reicht für eine Vergiftung eine einzelne Kapsel vollkommen aus. Da ist halt kein Morphium drin, sondern ein paar andere ähnlich wirkende Gifte. Verbieten können sie dieses Ackerunkraut schlecht, dann müssten wir das ganze Land großflächig Jahr für Jahr per Flugzeug mit irgendwelchen Herbiziden einnebeln.